gibt es Fragen, Kommentare, Anmerkungen? Kritik, Widerspruch. Ich hoffe, ob du erläutern kannst, was du mit dem Sprachmagie-Vorwurf gemeint hast. Also, das heißt, wir lösen das so alles in Diskurse auf, was dann da steht. Also, sie sagen, dass auch der Körper nur ein Diskurs ist und dass sie sagen, es gibt nichts jenseits vom Diskurs. Und welchen Widerspruch du dazu hast. Naja, der Widerspruch wäre für mich der, die Frage, ob ich davon rede, dass eine Kategorie Körper konstituiert wird oder wirklich der Körper selbst. Also das ist ziemlich genau die Differenz, und ich halte die Vorstellung davon, dass erst menschliche Diskurse den Körper schaffen, für eine sprachmagische und tatsächlich absurd hybride Vorstellung. Dass es gibt von Alfred Schmidt, Schmidt, in dem Sammelband Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie, ein Text von Ende der 60er Jahre zur Kritik des Strukturalismus, wo er eigentlich schon, finde ich, die Kritik an dieser Vorstellung hervorragend auf den Punkt bringt, indem er einfach sagt, das, was Strukturalismus ist, und das gilt dann auch für den Poststrukturalismus, ist transzendental Subjekt ohne Subjekt. Also die idealistische Vorstellung, es ist der Geist, der tatsächlich die Dinge konstituiert, nur dass das eben dann nicht mehr wie im deutschen Idealismus Kant, Hegel in ihren jeweils verschiedenen Formen als tatsächlich Vorstellung eines Subjektes gemacht wird, wobei also mit dem ganzen Schillernden, was der Subjektbegriff bei Kant und Hegel hat, sondern ein losgelassener, autonom vor sich hin waltender Geist, der die Subjekte dann eigentlich genauso mitschleppt oder produziert oder so etwas, der deswegen auch eigentlich nur noch so eine ganz mystische Entität ist, den ich benennen kann wie in Star Wars Filmen, also mit die Macht sei mit dir. Und ich würde in der Tat denken, zur Kritik an so der Selbstherrlichkeit des Subjektes würde zunächst einmal gehören, zu sagen, dass die Objektwelt natürlich vor dem Subjekt da war. Und zum Materialismus würde gehören zu sagen, das ist nicht alles unter der Verfügungsgewalt von Geist, was es gibt. Dass ich einen Moment von Praxis brauche, nämlich die praktische, also dass in Benennung, Begriffsbildung ein praktisches Moment steht, nämlich der Versuch, etwas überhaupt zu fassen zu kriegen, dass das auch nicht unabhängig wieder von der Sache ist, wie ich sie benenne, dass das in sie mit eingeht, das ist alles völlig okay. Aber das ist auch, denke ich mal, philosophischer Common Sense seit Abelardus oder Ockham, also 12. bis 13. Jahrhundert. Das ist nicht irgendwie die Neuigkeit. Aber die Idee, ja, ich halte das für eine total irre Allmachtsfantasie, zu denken, das wird nicht nur in irgendeiner Form handhabbar gemacht, fassbar gemacht, zugerichtet, sondern entsteht dadurch überhaupt erst. Und man könnte dann auch wirklich gar nicht erklären, wodurch entsteht dann wiederum überhaupt Sprache. Als Materialist denke ich natürlich, es gibt eine Naturgeschichte, die sich dann im Menschen überschlägt, und dann wurden die Naturlaute irgendwann zu so etwas wie Sprache, und es gibt ganz viele Tücken bei Begriffsbildung, und wenn man ganz, ganz, ganz viel Glück hat und sich sehr viel Mühe gibt und eine Eingebung hat, dann findet man auch mal wirklich das treffende Wort für Sachen, wo man denkt, ja, das ist es, das schließt mir etwas auf. So, da gibt es eine Korrespondenz. Aber genau das setzt ja voraus, dass es etwas außerhalb von mir gibt, was ich aufschließen kann und was ich auch verfehlen kann, wo ich auch einen falschen Begriff verwende oder einer, der mir nichts sagt oder einer, der nur, der den Dingen nicht gerecht wird. So. Ich glaube, genau diese Utopie von den Dingen gerecht werden, der Objektwelt gerecht werden, setzt in der Tat voraus, dass diese erstmal unabhängig von meinem Geist existiert. Beispiel, dieses so, wir brauchen doch Begriffe, die dem Gegenstand gerecht werden. Also das, worauf die ganzen Poststrukturisten immer wieder abzielen, weil immer wieder als Verweis nehmen, ist ja das alte Beispiel des Saussure, dass wir im Lateinischen den Baum Arbor nennen, im deutschen Baum, im englischen Tree. Das alles sehr, sehr unterschiedliche Lautmalereien sind, die aber wieder dasselbe Zeichen. Ich fange damit gerade an, um festzustellen, dass das ist ein sehr, sehr banales Beispiel. Und ist, eigentlich habe ich ganz, ganz viel Kritik an dem Vortrag. Was hier Sachen nicht gerecht geben, das schon, aber zumindest den Punkt, dass du sagst, was Butler sagen würde, dass es keine Materialität geben würde, dass es kein Objekt mehr gäbe, das ist eine Aussage, die ich bei Butler ganz sicher nicht. Das macht Butler aber ziemlich stark, dass wir eine Materialität haben. Der Punkt ist, wie wir damit umgehen. Das ist der Punkt, der sie abzielt, dass das eben nicht aus uns heraus geschieht, sondern dass da eben Diskurse eine große Rolle spielen. Ich habe bei dir ganz immer das Gefühl, du sagst, du unterstellst Butler, dass sie behaupten würde, dass es hier keine physische Materialität hätten lassen können. Sondern dass wir erst durch Sprache Gegenstände erschaffen. Sagst du das? Ich habe sie zitiert mit dem Satz und ich habe gleichzeitig aber auch gesagt, dass sie sich natürlich nicht auf eine Aussage festlegen lässt. Man findet dann wiederum Aussage, die das, wo dann steht, naja, vielleicht gibt es das doch. Also das ist sozusagen nichts, was ich mir ausdenke, sondern ich habe ja diesen ganzen Kram gelesen. Das habe ich auch gelesen, ja. ich weiß nicht, ob man den Unterschied festmacht zwischen einem Kategorienbilden und dem Körper als solchen zu erschaffen. Ich habe bei Butler nicht immer rausgelesen, dass es darum ging, dass wir, nennen es meinetwegen, eine Kategorie konstruieren. Der Punkt ist nur, dass das eben nicht nur eine abstrakte Idee von Kategorie ist, sondern eine, die wir nur im tagtäglichen Leben anwenden, wenn das uns bewusst ist. Das ist Aber das sagt Hegel auch schon. Also wo ist das Neue? Also das ist gerade die Bestimmung von Kategorie. Kategorie ist etwas, was sozusagen nicht abstrakt im luftleeren Raum schwebt, sondern tatsächlich konkret immer wieder, wie hast du es genannt? Genau, das ist eine Kategorie. Kant, Hegel. Also da sehe ich noch nicht das Neue, da muss ja irgendein Neues sein. Und ich habe ja auch manchmal die Vermutung, dass die, sie sagt ja auch selber, das kann man ihr ja zugute halten, es geht ihr nicht um Neues. Denn Neues ist eine moderne Vorstellung und da will sie ja nichts mit zu tun haben. Ich wiederum finde die Kategorie des Neuen ja was unglaublich Wichtiges, weil man ohne die Kategorie des Neuen keine Revolution denken kann. Und tatsächlich die Vorstellung unglaublich fürchterlich ist, dass alles schon gesagt ist und die Welt trotzdem so aussieht, wie sie ist. Sondern, wie irre das auch ist, die einzige Möglichkeit zu denken, die ist, in der Hoffnung zu sein, doch auf ein treffendes Wort zu stoßen. Ich will nochmal einmal ganz kurz, also die Saussure sagt nicht, dass Baum, Arbor und so weiter Lautmalereien sind, Denn das, also eben da, es ist nicht um etwas Onomatopoetisches geht, wie Quark Quark bei Fröschen oder so, sondern dass es tatsächlich konventionell und arbiträr ist. Aber genau deswegen kann man sowieso gar keine, ist es sowieso völlig uninteressant, mit einzelnen Zeichen zu arbeiten, weil ein einzelnes Zeichen sowieso keine Bedeutung herstellen kann, sondern es geht um Kontexte und es geht um die Negation von anderen Zeichen. So, und natürlich geht aber Saussure davon aus, dass Dinge, also dass es neben Zeichen und Bezeichneten einen Referenten gibt. Und dann kann man verfolgen, also ein Referenten, das heißt etwas, worauf das Zeichen die verweist. Und nämlich das Baum, Arbor und so weiter, alles auf eine bestimmte etwas verweisen, was ich natürlich nur sprachlich benennen kann. Insofern komme ich erstmal aus Sprache auch nicht heraus. Aber so, dass die große linguistische Leistung von de Saussure ist tatsächlich gegen die Vorstellung anzugehen, die Namen für die Dinge erwachsen aus den Dingen. Und mehr ist damit nicht gesagt, damit ist überhaupt nichts. Und er hat überhaupt keine Aussagen getroffen über die Gegenstandsbereiche von Sprache. Ich würde denken, ich habe das so flapsig gesagt mit unlesbar, aber ich finde das durchaus eine Kritik. Ich finde, ich habe das auch gesagt, Texte, die bei Dingen, die wirklich den Menschen unter die Haut gehen, so wenig konkret werden können, die so in irgendwie in epistemologische und Materialisierung, Materialität, Performance, Performativität und so weiter, ohne dass in irgendeiner Form das sowohl das Glück der Menschheit, das Versprechen aufgenommen wird, als auch Schmerz und Leid, die also auf eine andere Art so unglaublich unpoetisch ist. Das ist kein Zufall. Und das Versprechen von Poesie ist natürlich tatsächlich so etwas wie den Dingen gerecht werden können. Und wenn ich einen Satz von Adorno lese über die Odyssee, wo Adorno und Horkheimer sagen, Odysseus hat wie jeder Bürger ein Hobby. So, in so einem Satz, der überhaupt nicht kompliziert ist, da steckt so eine Welt drinne. So, und da nichts von dieser Welthaltigkeit spüre ich, also habe ich beim Lesen, sondern ich habe wirklich den Eindruck, der möchte, so wie ich das beschrieben habe, so bei ihrer rhetorischen Frage, ja, wie ist es denn jetzt mit der Verletzlichkeit von Körpern? Das ist eine einzige Abwehrformel, eine sich immer wiederholende Beschwörungsformel, nicht über Schmerz und Leid zu reden und sich das irgendwie zu rechtfertigen. Okay, bin ich noch dran, Flo. Also zu dem Kommentar, also es gibt, denke ich, schon Stellen, auch gerade im Körper von Gewicht, wo ich das auch unterschreiben würde, wo ja dieser Vorwurf kam an Butler, wie sieht es mit der Materialität und dem Leib aus, wo sie eben dann doch sagt, naja, die Materialität gibt es schon, aber eben nur als Effekt aus Zitationen von Normen und wo man dann doch schon sagen kann, also wenn wirklich Materialität nur ein Effekt aus dieser Zitation von Normen und der Begriff der Norm ist ja eine reine Form, ist, also wie ernst nimmt sie es dann mit der Leiblichkeit? Also das würde ich auch schon in die Richtung gehen. Ich habe noch zwei Fragen, weil du jetzt von Flexibilisierung geschrieben hast und eben auch von Verdrängung des Schmerzes. Ich würde sagen, das sind ja gerade der Begriff der Flexibilisierung ja fast neoliberale Begriffe. Würdest du sagen, dass eben in dieser ganzen Flexibilisierungssache und dieser Verdrängung von Schmerz vielleicht auch eine ganz stark neoliberale Komponente mit drin steckt? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, du hast gesagt, naja, Privatheit und Öffentlichkeit und so fallen zusammen. Aber könnte man nicht sagen, gerade indem diese Leibfeindlichkeit dann doch wieder reinkommt, würde ich schon sagen, die ist auch bei der Aufklärungsphilosophie zum Beispiel schon drin, zeigt sich da nicht, dass in diesem Zusammenfall der Grenzen dann doch durch die Hintertür wieder was reinkommt, wo es eben dann doch wieder das öffentlich-männlich, männlich-androzentrische Denkformen drin sind. Hast du dann so meine zwei Fragen? Ich überlege jetzt mal, ob ich damit bei dem letzten, also natürlich beschreibt das eine Tendenz und es ist ja auch die Frage, ob man darf natürlich tatsächlich nicht den Fehler machen, die Propaganda für bare Münze zu nehmen, dass eigentlich alle irgendwie lebenslang lernen und sich nichts Besseres vorstellen können, als noch in ihrer Freizeit auf Seminare zu gehen, wo sie dann lernen, im Umgang mit Lamas ihre Untergebenen zu führen, weil das Lama ja nämlich auch bockt, wenn man einfach es nur anschreit. Aber wenn man es ein bisschen lieb tätschelt, dann kommt das Lama auch mit und das lehrt uns einiges. Und dass natürlich, dass dadurch sowas wie öffentlich und Privatheit sich schon wieder konstituiert, das Private, das, wo man sich dann doch mal auskotzt in der Hoffnung, das kriegt niemand mit, außer der jeweils vorhandene Kotzkübel. Aber also die Frau oder der Mann, der einem dann zuhört. Insofern, es ist eine Tendenz und es ist die Frage, ob die bürgerliche Gesellschaft ganz darauf verzichten kann. Man wird das sehen, was sie herstellen kann und oder ob daran die Leute dann auch verrückt werden. Ich bin mir aber tatsächlich nicht vielleicht noch anders. Ich glaube, dann in der geschlechtlichen Kodierung macht sich auch die Asymmetrie der Geschlechterverhältnisse dann deutlich, was also heißt, dass es eben nicht so ist, wenn beim einen so, dann an das andere so und alles ergänzt sich wieder, sondern dass das Problem natürlich, dass Frauen heutzutage gleichzeitig super Mütter sein sollen und Karrierefrauen und sexy und Heimchen am Herd, eben nein, gerade nicht, aber jedenfalls zu Hause immer noch irgendwie das Warten und für emotionale Sicherheit sorgen, dass diese Forderung überhaupt nicht dazu führt, dass die Männer das auch sollen. So, das heißt, dass Männer natürlich immer noch weiterhin ihre Erwartung haben können, auch wenn sich das natürlich wirklich nicht mehr so schroff zeigt und wenn es auch Männer gibt, die Erziehungsurlaub nehmen oder kochen oder abwaschen oder den Nachnamen der Frau annehmen oder sowas, aber natürlich die Tendenz immer noch sehr viel stärker ist, dass Männer immer noch an dieser Sphärentrennung festhalten, die Frauen sich schon gar nicht mehr leisten können. So würde ich vielleicht darauf antworten. Ansonsten, ja, Flexibilisierung ruft natürlich Neoliberalismus auf und ich denke, zum Interessanten gehört ja tatsächlich, dass so etwas wie Schwulenemanzipation in den letzten 20 Jahren auf einer bestimmten symbolischen Ebene und ich glaube auch auf einer tatsächlich materiellen Ebene unglaubliche Fortschritte machen konnte, weil festgestellt wurde, sich dann natürlich ganz pragmatisch sagt, ja okay, schwule Bürgermeister können auch eine Großstadt regieren und schwule Konsumenten kaufen auch und Double Income, No Kids, sowieso hervorragend. Und dass man da in Dingen, die also nichts kosten, auch sehr pragmatisch und liberal sein kann. Und dass da so etwas wie, wir müssen noch mehr sexuelle Identitäten anerkennen oder die lebbar machen, durchaus nicht auf taube Ohren stößt. Das ist so das, was an Reformmöglichkeiten gerade geht. Das sollte man ja auch nicht geringschätzen, aber es ist eben dann auch wiederum sehr begrenzt und stößt genau an eine Grenze. Und ich glaube, dass es zumindest kein Zufall ist, dass letztendlich an materiellen Forderungen aus Queer-Theorie eben vor allen Dingen diese Anerkennungsfragen rauskommen. Ja. Dazu dargestellt, dass hat er zwar gesagt, es soll diese Subversionsmöglichkeiten geben, also dass man durch irgendwie das Zeichen und durch dadurch, was man eben als seine Rolle immer wieder reproduzieren muss und dann den anderen sozusagen zeigt, dass wenn man da irgendwie sich der Norm nicht entsprechend verhält, dadurch irgendwie die Sache aufbricht und die Konstruiertheit sichtbar macht und dass aber dann irgendwie sie gleichzeitig das Urteil fällt, die Rollen bleiben aber irgendwie bestehen oder die müssen irgendwie bestehen bleiben. Und ich frage mich, was der Grund dafür ist, dass sie sagt, diese Rollen müssen bestehen werden, also dass sie aufrechterhalten bleiben. Weil ich hatte eigentlich nur gedacht, dass sie sagt, die können dann irgendwie dann endgültig aufgelöst werden, dann wird das alles halt so ein Mischmasch und es gibt gar keine so eine Zweigeschlechtlichkeitsvorstellung mehr. Und dann die zweite Frage, warum sagt sie, ich habe ein Mittel dafür? Hat sie einen Grund festgestellt, dass das Verhalten der Leute der Grund dafür ist, dass es diese Zweigeschlechtlichkeit gibt? Also hat sie festgestellt, die Leute glauben einfach nur, sie seien Männer und Frauen, und wenn sie gezeigt bekommen, dass sie das gar nicht glauben müssen, dann verhalten sie sich auch anders. Oder sagt sie, es gibt einen anderen Grund und für den ist dieses abweichende Verhalten ein gutes Mittel, das zu bekämpfen? Nein, also es gibt, würde ich denken, sie stellt tatsächlich keinen Grund außerhalb dieser symbolischen Ordnung der Geschlechter fest, mit der man das erklären kann. Das ist schon ganz wichtig. Also diese klassisch marxistisch-feministisch, sozialistisch-feministischen Theorien, welchen Zweck das hat, das ist nicht ihr Ding. Und das würde auch in die Theorie nicht passen. Sie sagt ja ganz im Gegenteil, das hatte ich versucht darzustellen, es gibt eine Kontingenz der Macht. Also Kontingenz meint, das könnte auch ganz anders sein, aber gleichzeitig, da es keinen Grund gibt, warum es so ist, gibt es auch keinen Grund, warum es anders sein könnte. Und irgendeine Form von Macht, irgendeine Form von Norm muss es schon geben. Und wie weit das dann im Einzelnen geht, also das kann man sich nicht, oder anders noch, das kann man sich nicht denken, etwas, was anders, außerhalb, radikal anders wäre. Und deshalb diese Theorie mit der Verfehlung, die ist auch wirklich einigermaßen komplex. Die sagt im Prinzip, ich muss tagtäglich mich als Mann oder Frau inszenieren. Das entspricht ja auch in bestimmter Art und Weise in der Erfahrungswelt. Das beginnt, wenn der Arzt feststellt, es ist ein Junge oder ein Mädchen, und dann wird so und so angezogen und dann lernt es, sich dementsprechend zu verhalten und sich so zu begreifen und zu verstehen. Und das Ich-Sagen ist dann eben immer schon geschlechtsbestimmt oder wie auch immer. Und es ist gleichzeitig ein Auftrag, das immer wieder zu reproduzieren, also immer wieder aufs Neue sich zum Mann oder zur Frau zu machen, zum Heterosexuellen, zur Heterosexuellen, nehmen wir die erstmal. Und dadurch gibt es aber die Möglichkeit, offenzulegen, dass es diesen Prozess des Sich-so-Herstellens gibt. Dass es also nicht einfach eine Naturtatsache ist, sondern etwas Hergestelltes. Zum Beispiel, und deswegen ist die Crossdressing-Partys, die so groß aufkamen nach Butler, haben ja meistens so funktioniert, dass sich Frauen als Männer und vor allen Dingen die Männer alle als Frauen verkleidet haben. Und meine damalige Freundin, die sehr Butler-Anhängerin war, sagte mal, was ich aber auch sehr einleuchtend fand, das sei total interessant, dass kein Mann auf die Idee gekommen ist, sich ganz besonders demonstrativ als Mann zu verkleiden. Aber darum geht es eigentlich. Darum, das sozusagen offenzulegen, dass das ein Produktionsakt ist. Und damit sie überhaupt nicht die Möglichkeit eröffnet, da rauszukommen, sondern es ist nur so eine Art von, erstmal nur so eine Art von Entspannung, oh, das ist gar nicht meine Natur, das ist eine Performance. So. Und dann gibt es zweitens noch die Möglichkeit, die abgewerteten Geschlechtsidentitäten, also Schwule, Lesbe, in den jeweiligen Aufspaltungen wieder noch bei Lesben zwischen Butch und besonders femininer Lesbe, die sozusagen von dem Gesetz konstruiert werden als so sollst du nicht sein. Na, wo Jungs gesagt kriegen, zieh aber noch nicht, dass deine Hose so knapp ist und oder wie auch immer. Dadurch wird eine Abweichung von der Norm konstruiert, die aber auch dann wiederum für die Individuen als Norm wirkt. Und die kann man dann auch offiziell anerkennen. Da kann man auch sagen, das ist okay, so zu leben. Das muss man nicht mehr abwerten. Das ist dann der unmittelbar, wo man am ehesten von Befreiung reden kann. Und das würde ich auch denken, das passt sehr gut. Das ist tatsächlich was geht. Es gibt keinen Grund. So, man kann auch sagen, ja, nee, schwul sein ist auch okay und Butch und Femme sein ist auch okay. Ist dann auch wiederum kein Zufall, was ich in einem Nebensatz erwähnt habe, dass die abweichenden Identifizierungen des Fetischisten, also ist tatsächlich sexuellen Fetischisten, des Sodomiten oder des Päderasten da nicht ganz so einfach gehen und deswegen dabei bei Butler tatsächlich auch nicht vorkommen. Weil das ist, man darf wirklich nicht dieses das Denken, was so das Gerücht über Butler ist. Es geht darum, die Zweigeschlechtlichkeit zu stürzen und polymorph perverses Paradies zu errichten oder so etwas. Das will sie definitiv und explizit nicht, weil das gar nicht ginge. Ja, ist ja vorhin gemeint, dass sozusagen mit der Subsumierung der Natur oder die Kultur auch der Umkehrschluss sozusagen mitgedacht werden muss. Die natürliche Struktur, Strukturierung der Kultur, kannst du das nochmal inhaltlich mehr ausführen? Also inwieweit sozusagen ist dann der Kulturbegriff der Poststrukturalistinnen und Poststrukturalisten naturalisiert? Ich würde einfach... Ich denke, das würden sie natürlich weit von sich weisen, aber im Effekt passiert das einfach, indem... Also wenn, wie ich versuchte darzustellen, Natur gegen Kultur steht auch immer unter den, sagen, Überschrift veränderbar, unveränderbar. Also Kultur ist das, was sich verändern lässt, Natur ist das, was unveränderlich ist. Und wenn ich dann sage, alles ist Kultur, dass dann aber der Gegensatz sinnlos wird oder dass ich mir auf eine komische Art reinhole, die Strukturierungsprinzipien als solches sind aber auf einmal komplett unveränderbar. Also eine radikale Veränderung von Norm, Gesetz, Macht ist gar nicht mehr denkbar. Das gewinnt so Ewigkeitswert. Und das ist eben genau das, was dieses eine Zitat von Frau Butler, was ich vorgelesen hatte. Es gibt keine Opposition, die nicht selber Teil des Machtapparates ist. Du kommst aus der Macht nie raus. Das ist so die Verewigung dann der Kultur, die dann tatsächlich natürlich von dem Schein lebt, den bürgerliche Gesellschaft um sich webt, dass sie etwas ist, was jenseits der Geschichte steht, was es hat einmal eine Geschichte gegeben, aber es gibt keine mehr, wie Marx das nennt, wo alles eigentlich in Ewigkeit so weitergehen könnte. Man vielleicht so ein bisschen innerhalb der Ordnung spielen kann, aber sich substanziell nie etwas ändern kann. Also ich hatte diesen Vortrag von Heinz-Jürgen Voss gehört, der hat so ein Buch Geschlecht geschrieben mit Making Sex Revisit heißt es oder so, und der ist glaube ich auch so jemand, der sagen würde, dass es konstruiert. Zweigeschlechtlichkeit, aber ganz anders als Butler, nämlich dass er an der Biologie aufzeigt oder aufzeigen will, ich weiß nicht wie das gut begründet ist, aber mir schien es da so ganz einleuchtend, dass man von den Phänomenen her gar nicht feststellen kann, dass da wirklich immer nur zwei Geschlechter unter Menschen gibt. Und dass immer, wenn die Biologen das versuchen festzustellen, sie, wenn sie die Grenze benennen wollen, dann immer auf der einen Seite entweder welche, die eigentlich Frauen sein sollten, auf der Männerseite sind oder umgekehrt. Und da sagt, ja, das ist bei Hormonen und bei Geschlechtsmerkmalen und Chromosomen so. Und nie lässt sich diese Grenze eindeutig definieren. Und dann wäre der Rückschluss übrigens auch immer das Interesse, diese Zweigeschlechtlichkeit auch festzustellen. Mhm. Und insofern würde ja Butler dann recht haben, im ganz abstrakten Sinne, dass auch diese Zweigeschlechtlichkeit was Konstruiertes ist, nur halt nicht im Sinne von Diskurs, der einfach so passiert, sondern wo halt jemand das feststellen will und daher halt immer wieder auffindet, was er vorausgesetzt hat. Ja, jetzt würde Martin Sonneborn sagen, ich danke für diese Frage, aber sie ist tatsächlich genau. Das ist, ja, diese ganze Frage biologischer Forschung, Intersexualität, Geschlechtsfeststellung. Es gibt ein ziemlich gutes Buch von Anne Forster Sterling, Sexing the Body, wo es genau darum geht, gibt es leider nur auf Englisch, aber da finde ich, legt sie auch sehr gut dar. Ja, die Wissenschaftler haben wirklich unglaubliche Probleme damit, die determinierende Ursache der Geschlechtlichkeit der Körper festzumachen. Gehe ich da jetzt auf die Gene, auf die Hormone, auf Gehirnpartien, wo auch immer. Und wo es dann tatsächlich auch zweitens, und das sind eben, denke ich, aber nochmal zwei verschiedene Fragen, wo ich einen Haufen von Leuten habe, die in irgendeiner Form nicht richtig ins Schema passen wollen, die beide Geschlechtsmerkmale haben oder statt einfach XX oder XY-Chromosom irgendwas Drolliges, also was. Und wo dann in der Tat, denke ich, natürlich kann man zeigen, das will ich auch gar nicht widersprechen, dass die Geschlechterteilung unglaublich aufgeladen ist und dass zum Beispiel der Zwang, Leute dann in so etwas so zu normieren, dass sie dann da reinpassen, ein Ausdruck dieses unglaublichen Bedürfnisses ist, die Geschlechteraufteilung starr und firm zu machen und all sowas. Aber wogegen ich mich immer wehren würde, wäre Intersexuelle sagen, als biologische Beweise für die Biologismuskritik heranzuziehen. Und das passiert ganz häufig, dass gesagt wird, aber es gibt doch Intersexuelle und da sieht man das doch. Und da würde natürlich jeder konventionelle Biologe sagen, nein, daran sieht man das überhaupt nicht, weil es natürlich die Tatsache, dass es abweichende Exemplare gibt, spricht nicht dagegen, eine Gattung zu bilden. Ich kann zum Beispiel auch, ein ganz blödes und unpassendes Beispiel, wenn ich einen Huhn mit nur einem Bein finde, stimmt die Bestimmung, Hühner haben zwei Beine trotzdem. Dann würde ich eben sagen, das ist ein depräviertes Exemplar. Was ich sagen, wenn man mit biologischen Abweichungen argumentiert, gerade nicht aus der Norm raus, sondern bestätigt sie, weil man sagt, ja, aber hier sind ja Leute, die davon abweichen. Damit setzt man voraus, ein großer Haufen von Leuten tut das aber nicht. Und die Frage, kann ich naturwissenschaftlich irgendwas dingfest machen, wissen, woran genau etwas liegt, ist eben nicht das Gleiche wie die Frage, gibt es das überhaupt? Ich könnte zum Beispiel sagen, ja, da ist die Forschung noch nicht weit genug. Man könnte auch vielleicht sagen, ja, so wird die Forschung da nicht hinkommen oder so etwas. Gleichzeitig würde ich immer denken, da die Menschheit sich bis hierhin fortgepflanzt hat, hat sozusagen im Alltagspraktischen, so proof of the pudding is to eat it, da schon mit der Erkennung der jeweiligen Geschlechtlichkeiten einigermaßen gut geklappt. Also ich finde überhaupt biologische Forschung als Argument gegen Biologismus anzuführen, funktioniert nie, aber es ist sehr beliebt. Und ich finde, vielleicht noch ein letztes Wort, den Intersexuellen, die da herangezogen werden, wird vielleicht auch nicht unbedingt immer ein guter Dienst geleistet, wenn sie zu Spareheads der subversiven, was auch immer, Avantgarde gemacht werden. Zuerst mal ist das für die natürlich auch tatsächlich ein Leiden, da rauszufallen und nicht irgendetwas, eine total progressive Eröffnung für ganz neue Möglichkeiten. Direkt darauf, also ich habe das auch nicht mehr genau im Kopf, aber wenn ich das richtig weiß, macht der Heinz Voss nicht so sehr die Intersexualitätsschiene auf, sondern er spricht eigentlich eher darüber, also der hat viel zu Hormonen geforscht und hat, wenn ich mich richtig erinnere, viel darüber gesprochen, dass es eben nicht nur Testosteron und Östrogen und Preis von Gestragen gibt, sondern dass es irgendwie ganz, ganz komplexe Zusammenspiele sind und dass es eben innerhalb der Gruppen, sowohl bei den Hormonen als auch irgendwie bei Ausprägungen von primären Geschlechtsorganen einfach innerhalb der Gruppen deutlich größere Unterschiede gibt als zwischen den Gruppen und dass das eben diese eindeutige Unterscheidung so schwer macht. Ich glaube nicht, dass er so sehr auf XXY oder XY abgestellt hat, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ich glaube, das macht er nicht so. Aber natürlich würde ich doch immer sagen, es gibt mehr Übereinstimmung zwischen Männern und Frauen als Unterschiede. Also, das ist doch keine Frage. Und das Problem war dann, bei der, die Grenze festzumachen, in dem Sinne, dass man sagt, man kann jetzt einfach Merkmale festlegen, die einen, also bei so einer Übereinstimmung sind die einen Männer und die anderen Frauen. Und immer wenn man diese Merkmale vorher festgelegt haben will, dann passen die Leute nicht rein, dann fallen immer welche Männer in die Frauengruppen und andersrum. Also man konnte die Gruppen gar nicht definieren. Aber das ist doch gerade die Frage, was ist mein Interesse? Und ich glaube, da gibt es faszinierende Forschung darüber. Ich persönlich habe da jetzt nicht sehr viel, ich habe halt dieses Buch mal irgendwann gelesen, das fand ich auch total interessant. Und ich meine, zum Beispiel, man kann Geschlechtsumwandlung machen. Das zeigt ganz eindeutig, ja, klar, ich kann durch die richtigen Hormone und durch eine Operation, ich kann Geschlechtskörper umbauen. Genau wie Menschen Natur anderswo umwandeln können, können sie auch ihre eigene geschlechtliche Natur umwandeln. Aber das können sie ja nur, weil sie erstmal Wissen über diese haben, weil sie nicht sagen, da gibt es gar kein Substrat. Sondern genauso wie überhaupt jede Form von Naturbearbeitung voraussetzt, erstmal ist da eine Natur, die vor sich hin wirkt. Und ich greife gemäß ihrer Gesetze da ein. Ich weiß zum Beispiel, dass bestimmte Hormone Brüste hervorrufen. Also haue ich da welche rein. Sowas. Gerade die Tatsache der Eingriffe in die Natur bestätigt sozusagen, dass da etwas erstmal außerhalb meiner ist. Das heißt ja überhaupt nicht, dass das für immer unveränderbar ist. Und wenn ich genauso wenig wie aber die Tatsache, dass ich Deiche bauen kann, heißt, dass ein Sturmflut nur ein Diskursprodukt ist, weil mit dem Deich gibt es sie ja nicht mehr oder so, sondern ganz im Gegenteil, dass eine Sturmflut was ist, was ziemlich objektive Auswirkungen hat, weswegen ich mich ziemlich gut mal mit deren Gesetzen auseinandersetzen müsste. Und genauso würde ich sagen, Forschung über Geschlechtlichkeit, das ist jetzt wirklich für mich, was interessiert mich gerade daran, was will ich feststellen? Geht es mir zum Beispiel darum, Geschlechtsumwandlungen einfacher zu machen? Geht es mir darum, noch 2 Wochen früher im Mutterleib das Geschlecht eines Fötus feststellen zu können? Geht es mir darum, Intersexuelle möglichst früh zu erkennen und abzutreiben? Das sind alles ganz verschiedene Fragestellungen, die man haben kann, aber die alle überhaupt nicht darauf führen, dass es ein materielles Substrat nicht gibt. Sondern ganz nochmal ein letztes, wenn eine befreite Menschheit sich darauf verlassen würde, es gibt kein materielles Substrat von Geschlechtern, ich weiß nicht, wirklich nicht, wie sie ihre Fortpflanzung regeln will. Und ich würde natürlich gerne in einer befreiten Gesellschaft immer noch die Freiheit haben, zu entscheiden, ein Kind zu haben oder nicht. Aber dazu brauche ich Wissen über die natürlich, das Natursubstrat, durch das Fortpflanzung möglich wird und Kinder entstehen. Ja, nochmal dazu. Ich wollte jetzt gar nicht, also erstens wollte ich nicht sagen, dass es eine Biologismuskritik ist oder so, sondern ich wollte sozusagen das Phänomen, was Butler, wenn auch falsch erklärt, meiner Ansicht nach trifft, stark machen. Nämlich, dass man in dieser biologischen Forschung feststellen kann, dass da tatsächlich diese Zweigeschlechtlichkeit festgestellt werden soll und immer vorausgesetzt ist und man sucht danach und man ruft sich nicht einfach an, was die Phänomene sind und beschreibt dann, was sie sind. Und es gibt, also auch diese Fortpflanzungsaspekte ist kein Einwand dagegen, weil es sollen ja auch die Leute, die nicht fortpflanzungsfähig sind, irgendwie da runter eingruppiert werden. Ansonsten können wir ja sagen, ja, es gibt halt unter denen, die Bedingungen sind, halt zwei Menschen von sich fortpflanzen und die nennen wir dann irgendwie, aber es sollen ja dann trotzdem noch auf diesen anderen Personen teilen. Ja, die sollen ja auch noch unter diese Kategorien eingeordnet werden und dann. So wird eben immer nach dieser Kategorie gesucht, aber die weiß man halt nicht warum. Also offen muss da irgendwie ein Interesse geben, diese Kategorien festzustellen und nicht den Gegenstand zu erklären. Weil die Kategorien sollen ja nur irgendwie. Aber jetzt machst du doch einen ganz komischen Gegensatz. Ein Interesse, was festzustellen, versus den Gegenstand erklären wollen. Also ich erkläre doch nur Gegenstände, wo ich ein Interesse habe. Also ich, es gibt Leute, die machen wirklich Forschung, wo man nicht weiß, was für ein Interesse irgendjemand daran haben sollte. Aber normalerweise ist Forschung natürlich durchs Interesse vermittelt. Und die Interessen können schlecht oder gut sein. Aber ich weiß tatsächlich wirklich nicht genau, wohin das führt. Oder ich verstehe nicht, warum der Punkt so wichtig ist. Also ich kenne die Diskussion, aber das ist zum Beispiel auch eine Diskussion, die ich verstehe sie nicht. Ich finde es doch viel wichtiger, um solche Fragen zu reden. Warum ist eine Theorie für die feministische Leittheorie schlechthin, die von jedem nachgeplappert wird, die über Verletzung, Schmerz, Vergewaltigung nichts sagen kann, die dazu konstitutionell unfähig ist. Das finde ich doch viel interessanter als natürlich ist irgendwie das Wissenschaftler, das würde ich doch auch nie bestreiten, dass Wissenschaftler interessengeleitet und sexistisch daran gehen und das ist auch eine wichtige Sache, dass das auch eine ideologische Wirkung hat, dass Jungs mit 3 Jahren das ganz wichtig finden, dass sie Jungs und keine Mädchen sind. Wenn ich sage, es gibt ein Natursubstrat fürs Geschlecht, heißt das doch überhaupt nicht, es gibt keine Ideologie drumherum. Aber es gibt tatsächlich, was ich sage ist, ich wüsste nicht, warum es da kein Natursubstrat geben sollte, wenn ich insgesamt philosophisch davon ausgehe, dass es Natur außerhalb von menschlichen Diskursen gibt. Das ist sozusagen eine ganz allgemeine materialistische Frage. Und ich meine tatsächlich, dass dieses Natursubstrat gerade Menschen verletzlich macht. Und zwar gerade im Geschlechterverhältnis. Dass, wenn das alles nur eine scheiß Diskurseffekte wären, dann könnten Menschen sich nicht so schrecklich, schrecklich, schrecklich verletzen. Gerade im Geschlechterverhältnis. Sondern das geht, weil da alles durcheinander geht, weil da Identität, Subjektivierung, psychisches Begehren, Triebhaftigkeit und schlichte Körperlichkeit so ineinander verwoben sind. Deswegen senkt sich das so tief ein und deswegen ist das zum Teil so viel schmerzhafter und schrecklicher, wenn Menschen sich als Geschlechtswesen gegenüberstehen und dabei verletzen. Als anderes. Darum geht es. Vor du dran kommst, würde ich noch gerne was sagen. Also was dieses Voss-Buch betrifft, also da kommt irgendwie genau das rein, was der Lars irgendwie angedeutet hat, nämlich diese Geschichtsontologie, diese Geschichtsvergessenheit im Sinne von, er versucht dann eben tatsächlich schon in der Vormoderne Geschlechtlichkeit zu dekonstruieren, ohne zu sehen, dass er in der Vormoderne Geschlechtlichkeit keinesfalls in dieser Sex-Gender-Spaltung wahrgenommen wurde, sondern wie der Lacœur das sagt, in diesem einen Geschlechtmodell. Ähnlich auch bei Butler, wenn sie versucht, den Körper vom Gewicht, den Naturbegriff zu dekonstruieren, muss man jetzt allererst mal vorwerfen, den gab es da so noch gar nicht in dieser Spaltung von Naturkultur. Und ich glaube, das ist das Problem, aber ich gebe dir recht, dass irgendwie dennoch interessant ist zu lesen, dass er eben sagt, die XY-Chromosome sind tatsächlich gesellschaftlich produziert und hergestellt und da fällt was raus und so, damit sind Explosionsmechanismen mitgesetzt. Das schon, aber diese Geschichtsvergessenheit, sagen, die eigene Sex-Gender-Spaltung kontrafaktisch irgendwie in die Vergangenheit zu übertragen und so zu tun, als sei das ewig, das ist doch ein Problem sozusagen dieser Geschichtstheorie des Poststrukturalismus. Und das würde ich schon auch für einen wichtigen Einwand halten wollen. Aber jetzt ist es gut. Ich meditiere jetzt gerade, dass du uns gesagt hast, dass Butler nichts über Tod oder Folter schreibt. Er sagt wenig dazu, das stimmt. Das stimmt. Aber tatsächlich ist die Verletzlichkeit, die Menschen gleich machen, für sie der Ausgangspunkt des ganzen Schaffens eigentlich. Nämlich sie zielt dabei tatsächlich, zielt ja gerade darauf hin, dass bestimmte Geschlechtsidentitäten eben überhaupt gar nicht ausgelegt werden können. Dass ihnen der Anspruch verwehrt wird, auf dem Subjekt zu sein. Mit den Folgen, dass ihnen jede Anerkennung gesagt wird, mit Folgen bis zum Selbstmord, wie sie es selber definiert, was wir ja auch einfach durchaus ganz statistisch natürlich sehen können. Und sie macht das ja alles durchaus fest daran, dass es Diskurse sind, die einem eben die Position versagen, anerkannt zu sein in dieser Welt. Was sich eben durchaus daran äußert, dass wir bestimmte Sachen als Norm begreifen, als uns abweichend finden. Ein Beispiel gerade, dieses so, wenn ich einen Huhn finde mit nur einem Bein, dann kann das egal sein. Die Aussage, ein Huhn hat zwei Beine, ist trotzdem richtig. Ich würde sagen, nee, genau das ist der Denkfehler. Genau das ist der Denkfehler, dass wir versuchen, Sachenkategorien zu packen. Und alle Sachen, die davon in Nichtskategorien packen, werden tatsächlich die Folge dessen ausgeschlossen. Und ich würde sagen, genau das ist der Punkt, den Butler so stark machen. Deswegen fängt sie nicht an bei Tod und Folter, sondern sie fängt viel, viel, viel dichter an bei dem, was wir auch in den hübschen, unglaublich liberalen, demokratischen westlichen Gesellschaften und so weiter haben, nämlich dass wir auch hier noch die Ausgangsmechanismen haben. Ja, wir haben, glaube ich, wirklich auch wir hier im liberal-demokratischen Westen eben Sachen, die nicht einfach Ausgrenzungsmechanismen sind. Das geht doch um viel Ärgeres. Ich komme da gleich. Ich will jetzt erstmal die Frage der Kategorien. Wahrheit rechtfertigt sich dadurch, dass ich sagen kann, bestimmte Dinge sind unwahr, falsch und böse. Zum Beispiel, dass ich sagen kann, ob Kapitalismus gut oder schlecht ist, ob Juden vernichten gut oder schlecht ist. Das ist nicht einfach Geschmackssache, das ist wahr. Und das Problem der Wahrheit, wie kann ich das konstituieren, ist natürlich ein altes philosophisches. Und ich würde da immer sagen, mit Marx, die Wahrheit kommt aus der Zukunft. Das heißt, die Wahrheit kommt aus der Vorstellung einer wahren Gesellschaft, das heißt eine, wo Menschen nicht geknechtigt, entrechtet und so weiter werden. Und indem ich aus diesem, was Adorno irgendwie das Licht der befreiten Gesellschaft nenne, indem ich das auf die Zustände hier fallen lasse, kann ich tatsächlich zwischen richtig und falsch unterscheiden. Was ich mit anderen Worten sagen will, ist, man kann eigentlich gar keine Kategorien verwenden, weil da immer was gibt, was rausfällt und so, das sollte man besser gar nicht tun, drückt sich irgendwie genau vor der Frage der Interessiertheit daran, bestimmte Begriffe zu verwenden, die subjektive Intention dahinter, die natürlich mit der Frage von Objektivität vermittelt ist und die ich aber genau vermitteln würde in dem subjektiven, sagen, Vorbezug, dem subjektiven Vorlauf hin zu befreiter Gesellschaft. Im Gegensatz dazu würde ich, wenn ich sage, Kategorien kann man eigentlich nie verwenden, weil immer irgendwas rausfällt, kann ich tatsächlich nicht mehr reden. Das geht nicht. Und das geht, und das ist aber auch was, was ich immer nicht verstehe, wenn Leute das Argument bei Männern und Frauen aufmachen, warum nicht, beziehungsweise jetzt gibt es ja inzwischen Tiere und Menschen, gibt es ja jetzt auch irgendwie Animal Rights Studies und der Gegensatz Tier-Mensch ist auch konstruiert und Tiere werden auch sprachlich hergestellt und verkörpern sich durch Befolgung einer Norm. Habe ich gerade alles gelesen. Das ist ein bisschen blöd, weil Tiere keine Sprache können, aber das machen sie trotzdem. Also es gibt, aber so ein Radikalskeptizismus, der sagt, der landet wirklich irgendwie dabei, weiß ich überhaupt noch irgendwas, was außerhalb meiner steht. Der ist aber auch irgendwie weit jenseits von Fragen von linguistischen Theorien, auf die da rekurriert werden, die natürlich zum Beispiel ein sehr starkes pragmatisches Moment haben und darin zum Beispiel schon alleine die Wahrheit des sich verständigen Wollens mit aufnehmen. Das heißt, wie Horkheimer sagt, Sprache hat immer schon einen Moment, was auf Wahrheit geht, solange ich damit irgendwie einem anderen etwas mitteilen will. Das finde ich viel interessanter als zu, das Huhn mit einem Bein braucht eine andere Kategorie oder sowas. Oder sollte am besten gar nicht benannt werden, sondern in seiner Einzelheit, seiner Unbenahmstheit oder irgendwie sowas. Ich verstehe immer nicht, worauf das hinaus soll. Ich verstehe es einfach nicht. War das eine Meldung? Mhm. Ja. Also ich frage mich, ob beide Ansätze so unvereinbar sind, weil Adorno spricht auch immer von dem Nicht-Identischen, was mit den Begriffen sich eingeholt werden kann und was ja genau auch aus so einer Gewalt, die durch die Sprache den Dingen angetan wird, hinausgeht. Also ich frage mich, ob das da so unterschiedlich letztendlich ist. Ja, aber bei Adorno ist es natürlich ganz wichtig, dass das nur durch Begriffe aufgeschlossen werden kann. Nämlich indem, das würde ich ja auch mal sagen, begriffliches Denken sich gegen sich selbst wendet und hofft dadurch Energie für ein Überschießendes zu haben. Aber ich finde, das ist wirklich ums Ganze verschieden von einem einfachen Erkenntnisskeptizismus. Und Es ist eben zum Beispiel die Frage, man kann natürlich tatsächlich fragen, ist es wichtig, überhaupt Männer und Frauen unterscheiden zu können? Sind wir nicht alle Individuen und so? Und da ist in ganz vielem sicherlich auch erstmal was dran, aber ich finde, es gibt Momente, wo es doch Sinn macht. Erstens nämlich wirklich die ganz pragmatische Frage, wie soll in einer befreiten Gesellschaft die Fortpflanzung geregelt werden? Gucken wir zufällig, ob Individuum A und Individuum B ein Kind, oder gehen wir sozusagen erstmal auf die Möglichkeit zurück, okay, wir können auf jeden Fall kein Kind miteinander zusammenkriegen, puh, Glück gehabt oder wie schade oder wie auch immer, oder gibt es bei uns die Möglichkeit, müssen wir uns darüber Gedanken machen, wenn keins kommen soll, wie machen wir das, wenn eins kommen soll, wie machen wir das und so. Das ist ein Interesse von Menschen, diese Unterscheidung treffen zu können. Und das andere ist, und das finde ich durch, ich habe das ganz am Ende gesagt, ich habe manchmal das Unbehagen, dass in diesen Vorstellungen, von, ja, es gibt gar keine Geschlechter, sondern wir sind alle einzeln und jeder ist ein Individuum oder jede oder wie auch immer, so eine merkwürdige Allmachtsfantasie mitschwingt. Natürlich unausgesprochen und so. Aber nur ich kann alles für mich sein. Es steht mir alles offen. Und die erste, die tatsächlich sehr rohe und noch zu verfeinernde Differenzerfahrung, die Kinder machen, ist die Differenz der Geschlechter. Die Erfahrung, ich kann nicht alles sein. Es gibt Dinge, die sind mir unmöglich. Dann gibt es die Erfahrung der Generationen. Aber da würde ich wirklich kurz diese Sache widersprechen. Also dass vielleicht in der Rezeption vereinzelt so rüberkommen mag, ja, aber bei ihr ist eigentlich das Moment der Anerkennung durch andere total stark. Und dieses, ich kann nicht sein, außer in Beziehungen zu anderen, das hat für mich überhaupt nichts Allmächtiges, sondern das ja. Also das erkennt eigentlich die Grundbedingungen des Sozialseins für jegliches Sein total an. Also da würde ich keine Allmachtsfantasie von sehen. Transzendentales Subjekt ohne Subjekt. Aber ich habe auch nur gesagt, ich vermute es. Aber also vielleicht, dass das in der Rezeption passieren kann, ja, aber das würde ich jetzt bei Schule gesagt, da selber einfach nicht so sehen. Nein, aber das sind, das kann schon sein. Aber ich glaube tatsächlich, warum diese Theorie so erfolgreich ist unter anderem, weil sie so die Seite zum Klingen bringt. Das wäre wiederum meine Erfahrung aus wirklich so 15 Jahren sehr viel darüber diskutiert zu haben. Weil wie gesagt, das lässt sich nicht nachweisen. Der Rest, denke ich, lässt sich nachweisen. Ha ha ha.